Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo zusammen und dem Marcel. Hallo. Und dem Martin. Hallo. Ihr müsst wissen, gerade als wir angefangen haben, hat Tobi gesagt, also wir haben einen Fehlstart hingelegt, weil ich vergessen habe, den Aufnahmeknopf zu drücken, professionell wie ich bin. Und dann meinte Tobi, er überlegt immer genau, wie er begrüßt, seit er weiß, dass wir ihn wiederholen. Und nun ja, wir haben ihn mit Absicht nicht wiederholt dieses Mal. So sind wir. Ja, wir sind alle drei zusammen, um einen schlechten Stefan Raab-Gag der 90er zu zitieren. Ich glaube, es waren die 90er, vielleicht waren es auch die frühen 2000er. In jedem Fall, die Nummer dieser Folge ist die 325 und auch dafür hat uns der Marcel einen Zahlenfakt rausgesucht. Ja, die 325 ist problematischer, als man denkt. Man findet da gar nicht so viel. Was ich gefunden habe, war ein YouTube-Video und zwar ein 325-Minuten-Timer, der am Ende bimmelt. Ja, ich war total fasziniert und überrascht von diesem Teil von YouTube, weil das gibt es ja nicht nur für 325 Minuten, sondern auch für alle anderen auf 5 Minuten sozusagen und wahrscheinlich noch viel mehr. Und das ist halt wirklich ein Video von einem Timer, der nach unten läuft. 325. Ja. Und es gibt ja tatsächlich auch durchaus Anwendungsfälle dafür. Das sind 5 ja, Stunden absurderweise. Und 25 Minuten. Also ich kann mir vorstellen, den benutzen zu wollen, weil irgendwo steht der Rechner auf der Party und weil man will Zeit zurückzählen und jeder soll immer die Zeit sehen. Ja, und man würde jetzt eigentlich hoffen, dafür gäbe es Apps, aber na klar, Videos sind im Zweifel zugänglicher. Ja, das Absurde finde ich überhaupt, dass es so viele unterschiedliche Timer-Videos gibt, weil du könntest ja einfach ein ganz langes Timer-Video machen, was du für die anderen Timer auch benutzt. Stimmt, da kannst du einfach vorspulen. Also dieser Account, den ich da verlinkt habe, der ist schon sehr lustig. Jetzt versuche ich gerade den Namen rauszukriegen. Hier ist aber alles ausgerottet. Alarmtimer heißt der. Ist noch gar nicht so alt. Also 7 Monate. Ja. Ja. 7 Monate alt. Ich frage mich, ob man damit wirklich noch Ad Money verdient. Aber, nee, da steht in der Beschreibung: Please consider donating. PayPal me. Ah. Ja, da brauchte, glaube ich, jemand ganz dringend Kohle. Ich weiß nicht, ob das die beste Strategie dafür ist, aber nun ja. Nun ja, nun ja, nun ja. Wieder was gelernt. Es gibt interessante Ecken auf YouTube. Erinnert mich so ein bisschen an diese Text-to-Speech-Geschichten, wo irgendwelche Bots automatisch Video generieren mit traurigen Geschichten über Hunde und Katzen und dann automatisch Bilder dazu googeln und dann Videos draus machen. Ja, ich dachte jetzt gerade, du sprichst davon, dass es einen YouTube-Account gibt, wo jedes Wort mal vorgesprochen wird, damit man auf einer Party dann sich Sätze zusammenklicken kann. In das der YouTube-Playlist oder so. Ich dachte, du meinst diese How-to-Pronounce-Parodie. Ah, Scootin'-Fruity. Scootin'-Fruity. Scootin'-Fruity. Ja, endgültig niemand mehr, von was wir sprechen. Kommen wir deshalb zu unseren was haben wir eigentlich falsch gemacht vor 2 Wochen Themen. Und ich wollte kurz anmerken, ich war ja so unfassbar sicher, dass Fastlane von Twitter ist und dass das zu Twitter gehört. Was auf meinem Wissensstand auch stimmte, der war nämlich pre-2017. Und okay. Da hat es geklingelt. Anfang 2017 wurde Fabric, was so diese ganzen Entwicklertools von Twitter waren, die da Open Source betreut werden, unter anderem Crashlytics und Digits und eben auch Fastlane, verkauft an Google. Ach. Ist dann der grause FX auch zu Google gegangen, weißt du? Das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ich würde es jetzt mal so dunkel vermuten. Aber das legt jetzt quasi die Grundlage für eine nächste Erratum. Ja, Fastlane ist jetzt von Google. Ich habe davon nichts gemerkt, als ich es letztens runtergeladen habe. insofern. Also ein GitHub-Profil sagt, dass er bei Google arbeitet. Ja, dann. Ja, dann wissen wir das ja auch. Fastlane, immer noch gute Tools, auch wenn sie jetzt von Google kommen. Kommen wir zu den News und wir fangen an mit der ersten Preisverleihung diese Woche, namentlich der DCP, auf dem zumindest ich und Marcel waren. Genau. Aga war auch dabei. Ja, ich meine jetzt von uns drei. Das ist schon klar. Das habe ich so verstanden. Ich wollte bloß noch mehr Informationen liefern. das war ganz schön, weil wir auch alle drei feiern konnten. Wir haben nämlich Förderung beantragt für unser nächstes Spielprojekt und haben an dem Abend erfahren, dass wir die genehmigt bekommen haben. Ja. So als Seitennotiz, Randnotiz nennt man das nicht. Ja. Ich freue mich da ja sehr mit euch mit, weil ich da so am Rande teilhaben kann mit den Podcasts und so. Deswegen, ich habe mich da gleich mit euch gefreut. Ich habe die Seite vom FFF manisch refreshed, aber ihr hattet dann doch die besseren Insider-Informationen. Genau. Bayern hat ja die momentan größte Förderung in Deutschland. Ich finde das System immer noch sehr, sehr seltsam, dass es Bundesländer gibt, wo du gar nicht an Förderung rankommst. Ja, also ich finde das ganz grundsätzlich seltsam, dass das so föderal ist, aber ja, wir wollen das jetzt nicht beschweren. Ja, es gibt ja zumindest Überlegungen, jetzt vielleicht eine deutsche Förderung zu machen. Generell, ja, Förderung auf Länder zu begrenzen, würde ich sowieso nicht machen. Ich finde, wir sollten alle international und multikulturell arbeiten, sagt jetzt jemand, der ein weiser Dude ist. Ach Gott, ja. Traurig. Ja. Genau, aber DCP, wir waren beim DCP. Genau. Verliehen wurden wieder viele Preise. Das meiste abgeräumt hat Witch It. Das ist so eine Art Versteckenspielen als Spiel. Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte vor der Veranstaltung noch nichts von diesem Spiel gehört. Aber es scheint wohl vor allem auch bei Streamern irgendwie anzukommen. Genau, das ist der anzukommen. Ein deutscher YouTuber-Hit zumindest. Gespielt habe ich es auch noch nicht. Keine Ahnung. Gewonnen hat es in der Kategorie Bestes Spiel, Bestes Jugendspiel und lustigerweise Bestes internationales Multiplayer. What? Spiel. Unter anderem auch gewonnen, das ist vielleicht für uns relevanter, hat, jetzt wollte ich sagen Card Crawling, das war nicht Card Thief, das Spiel von Arnold Rauers. Das taktische Kartenspiel. Aga ist da auch in den letzten Wochen ziemlich süchtig geworden danach. Ich bin ja nicht so gut durchgestiegen wie wir damals bei Cardcrawl. Da haben wir das ja mehr als Metaspiel begriffen, Cardcrawl zu brechen. Cardcrawl haben wir wirklich sehr systematisch gespielt. Aber schönes Ding. Und was ich auch sehr schön fand, dass ich den Entwickler von QB kennenlernen konnte auf der Preisverleihung. QB hatten wir auch mal im Podcast. Das ist ein abstraktes Würfel-Roll-Puzzle-Spiel. Und ich hatte ihm auch erzählt, wie toll ich das fand, dass man dann irgendwie irgendwo runterfällt und dann kommt so ein Bonus-Level und man denkt, oh Gott, in dem Spiel gibt es bestimmt noch ganz viele versteckte Geheimnisse. Und habe mich dann beschwert, dass es ja sonst keine versteckten Geheimnisse gibt. Aber doch, gibt es. Und weil es wirklich sehr versteckt ist, gebe ich auch einen kleinen Tipp. Schaut euch nochmal das Level 23 an, falls ihr es gespielt habt. Ich habe so lange gebraucht, um zu checken. Also sehr nett. Sowohl du als auch Tobi haben ja auch schon getwittert, dass ihr den geheimen Cube gefunden habt. Insofern ist Überraschung. Stefan Göbel heißt der gute Mann und hat das Ding mehr oder weniger allein gestemmt. Ja, wer sich die Originalrezension anhören möchte, es ist die Folge Super Nintendo, Klammer 315. Schön. Ja. Genau. Hast du noch andere Spiele, die dir so aufgefallen sind? Also ich fand es ein bisschen schade, dass Fitzpin nichts bekommen hat. Ja, genau. Die waren halt dreimal nominiert und sind leider leer ausgegangen. The Inner World 2. Ja, aber so kann es halt gehen. Ansonsten, ich weiß nicht, also wie jedes Mal nach dem DCP bleibt mir eigentlich wenig von den Spielen im Kopf, sondern einfach mehr von Barbara Schönebergers mitunter nicht immer lustigen Moderation und den Laudatoren, die sich auf einem schwankenden Niveau bewegen. Ich finde es interessant, wenn man so als Zuschauer hingeht, wie die Spiele so an einem vorbeirauschen, sogar die Gewinner. Also es ist ganz schwer, sich zu merken, was hat denn jetzt wo gewonnen. Was irgendwie schade ist, weil solche Preise sind ja eigentlich auch dafür da, dass man sich danach die Spiele mal anguckt. Und ich merke an mir selber, dass das gar nicht so einfach ist. Vielleicht, der Fairness halber, sage ich mal kurz, wer sonst noch so gewonnen hat. Monkey Swag ist bestes Kinderspiel, Wukabi Car bestes Serious Game, Townsman VR bestes Game Design, The Long Journey Home beste Inszenierung und Ernas Unheil und Sunset Devils haben den Nachwuchspreis Konzept. Fading Skies und Realm of the Machines haben den Nachwuchspreis Prototyp bekommen. Den Publikumspreis hat Elex bekommen. War ich sehr überrascht, dass es nicht The Witcher war. The Witcher war. Die haben doch bestimmt noch irgendwie ein Patch released oder so, was man hätte aufnehmen können. Irgendwie gefühlt ist es ja seit 20 Jahren der Witcher. Und eins wollte ich noch rausstreichen, weil ich das ganz spannend fand, war die beste Innovation, das ist Huxley. Das ist ein Exit Room und zwar in Berlin mit VR. Hat eigentlich auf die Liste gesetzt, ja. Oh, lustig. Ja, ich habe keine Ahnung, wie gut es ist, aber es sah ganz spannend aus. Ich bin ja an sich ein Freund von Exit-Räumen, insofern vielleicht kann ich da mal berichten dann demnächst, wenn ich irgendwie, wenn ich es nicht spontan vergesse. Wo wir gerade, was ich noch zuvor sagen wollte, wir haben irgendwie so groß angeteasert, dass wir gefördert werden mit unserem neuen Spiel und haben kein Wort darüber verloren, was unser neues Spiel ist. Spoiler. Schelm, wer denkt, das sei Absicht? Ja. Nein, also der Arbeitstitel ist momentan Mina. Das kann sich noch ändern. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist noch nicht so hundertprozentig fix. Vielleicht ändert er sich nicht mehr, mal sehen. Und es wird ein Puzzle-Adventure, so viel kann man ja verraten, oder? Ja, und wir haben schon einen Twitter-Account, das kann man auch verraten. Stimmt. Der heißt Project Twitter-Account Mina. Genau. Projekt mit C, Mina. Und auf codymonkeys.de/Mina kann man sich auch schon für eine Mailingliste anmelden, dass man erfährt, wenn was passiert. Und wer schon mal reinschnuppern will und nächste Woche auf der Amaze ist, der kann. Zu der werde gleich auch noch was sagen. Gerne persönlich tun, wie immer. Wir schleppen ja gerne unsere Prototypen mit auf die Maze. Genau. Ich meine, jetzt, wo wir halt auch ein richtig tolles Bild-Setup haben und irgendwie mal schnell ein Beta-Bild raushauen können, dank Fastlane. Ja, das gehört jetzt Google, habe ich gehört. Ja, ich war ja auch super überrascht, was man mit Unity alles automatisieren kann. Also Unity kann ja auch wunderbar Files schreiben und so. Ja. Es ist erstaunlich, was man alles machen kann mit Unity. Ich hatte da viel Spaß. Und ich habe auch viel Zeit damit verbracht zu gucken, was kann man sich selber so an Arbeit ersparen, an Arbeitsschritten, die du immer und immer wieder machst. Das ist ja sowieso immer so eine Sache. Schreibt Debug-Tools für eure Spiele möglichst früh, weil je früher man die hat, umso mehr Zeit spart man dann später. Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich erstmal wissen, welche man braucht. Ja, und irgendwann muss man auch aufhören, Tools zu schreiben, sonst wird man mit dem Spiel nicht fertig. Ja, es gab nicht nur einen Preis, sondern auch noch einen anderen. Yes. Und zwar die BAFTAs wurden vergeben und das Interessante ist, dass die BAFTAs sind quasi der deutsche Computerspielepreis von Großbritannien. Ja, aber sie werden überhaupt nicht so wahrgenommen. Ich habe immer das Gefühl, die BAFTAs sind international interessant und wichtig. Ja. Das war gerade so ein bisschen. Ja, aber eigentlich hast du ja recht, so rein formal. Ja, die BAFTAs, vor allem da reisen dann tatsächlich auch internationale Politiker, Games Developer an und lassen sich nicht nur irgendwie dazu erbarmen, vielleicht ein Video zu schicken und sitzen dann tatsächlich da im Publikum und bekommen Preise. Ja, das ist vielleicht auch noch so ein Ding. Weißt du, wie das genau ist mit den Richtlinien? Weil da gewinnen ja auch immer Spiele, die nicht aus Großbritannien kommen. Ich glaube es, also wenn ich mich richtig erinnere, ich habe jetzt dieses Jahr nicht so eng verfolgt, aber wenn ich mich halt richtig an die letzten Jahre erinnere, gibt es immer Kategorien, eine Handvoll, die tatsächlich sich auf Großbritannien beschränken, aber der Rest ist dann international offen. Ja, bloß wenn ich mir die Kategorien so angucke, wir haben es natürlich verlinkt, sehe ich eigentlich nur Best British Game. Ja, ja. Das ist dann zumindest die Kategorie, die ich meine. Das ist ja ganz interessant, beim Deutschen Computerspielpreis ist es ja andersrum, da gibt es ja die internationalen Kategorien, da haben gewonnen Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed und Widget. Ja. Genau, die spielen aber weniger eine Rolle und hier bei den BAFTAs ist es andersrum. Man muss halt auch dazu sagen, der Deutsche Computerspielpreis erfüllt halt noch eine andere Funktion, ist auch ein Förderpreis mit dotierten Preisen. Ja. Ja, wenn man sich so anguckt, was so gewonnen hat bei den BAFTAs, das meiste ist nicht so überraschend. Sind jetzt nicht nur meine Favorites dabei, aber sind halt Spiele dabei wie Horizon Zero Dawn und Hellblade und Zelda. Hellblade hat 50% der Preise abgesandt. Ja, das ist ein bisschen krass. Mario Odyssey, Gorogoa hat lustigerweise ja, sehr geil. Nicht in Best Mobile gewonnen, sondern in Debut Game. Und Best Mobile hat Golf Clash. Golf Clash. I don't get it. Was, was, wenn ich mir die Nominierten angucke? Also ich kenne Golf Clash nicht, vielleicht ist es das beste Spiel der Welt, aber die anderen Nominierten klangen irgendwie alle interessant. Aber Gorogoa ist Runner-Up auch beim Mobile Game. Ja, genau. Cuphead hat beste Musik. Narrative Design, Night in the Woods. Night in the Woods hat ja auch gewonnen bei IGFs einige Preise. Hat das von euch einer gezockt? Night in the Woods? Achso, Martin? Nee. Also Night in the Woods habe ich angefangen zu spielen, war lustig und dann irgendwann konnte ich nicht, bin in die Arbeit gegangen und habe irgendwas so Fummelarbeit zu tun gehabt und wenn ich Fummelarbeit zu tun habe, also nicht coden, dann gucke ich oft auch Videos und habe mir dann von Jacksepticeye das Let's Play angeguckt und ich glaube, ich habe schon mal berichtet, das Lustige ist, der spricht halt alle Stimmen, interpretiert die. Und die sind im Original halt nicht vertont. Und irgendwie war das cooler, sich den Rest des Spiels dann so anzugucken. Goddammit. Weil es halt ein sehr narratives Ding ist. Es gibt so ein paar Minispielchen, die ganz lustig sind. Also du musst zum Beispiel in einer Band spielen und willst dich halt vor deinen Freunden nicht blamieren. Und solche Sachen. Ist schon ein ganz schönes Teil. Wird dann zum Ende hin und sehr abgedreht, aber ja, sollte man sich auch mal angucken. Was ich jetzt bei den BAFTAs schade fand, um wieder zu den BAFTAs zurückzukommen, ist, dass Tacoma nichts gewonnen hat. Ja. Also ich kann da ja immer bloß sagen, ich habe ja versucht, das zu spielen und es lief auf dem Mac nicht gut genug. Damn it. Ich habe halt jetzt auch von allen Seiten, also bis auf von deiner Seite, Martin, gehört, dass es so wenig an Kevin Home Alone ranreicht, wie heißt das Spiel? Gun Home. Kevin Alone Home. Gun Home. Ranreicht. Gun Home Alone. Und dass halt dann Edith Finch doch eher was in dem Genre ist, was das überflügelt hat. Ich kann es aber nicht beurteilen. Ja, also seh ich nicht, also ich würde das jetzt nicht so sehen, aber im Zweifel ist das dann auch meine persönliche Präferenz. Edith Finch hat Best Game gewonnen. Ja, also bei Edith Finch muss ich auch ehrlich sagen, tolles Design und tolle Sachen und so. Ich bin allerdings überrascht, wie arg es rausgehoben wird. Weil ich fand's cool, aber es war nicht eins meiner Lieblingsspiele letztes Jahr. Ja. Also ich finde es, wenn ich mir die BAFTA-Preise nochmal angucke, finde ich es auch so ein bisschen, es hat ein Geschmäckle, wie man so schön sagt, dass Hellblade so viel gewonnen hat, unter anderem halt auch Best British Game. Na gut, aber das ist wohl bei diesen lokalen Preisen immer so, dass du ein Geschmäckle hast. Wir werden ja dann nächste Woche sehen, was die Amaze Awards bekommt. Der Amaze Award hat ja insofern Geschmäckle, eigentlich hat er keinen, der hat halt eine ganz andere Ausrichtung. Da geht's wirklich um Hardcore-Artsy-Spiele. Ja, und das ist, im Regelfall sind das alle Spiele, die man nicht kennt. Also Liebe Oma. Geht's mir immer so. Für mich ist Liebe Oma irgendwie so das prototypische, archetypische Amaze-Spiel. Und natürlich das echt, das ist doch total kommerziell für so ein Amaze-Spiel, findest liebe du? Oma. Ja, gut. Ja, irgendwie hast du recht, aber ja. Ja. Das also Liebe Oma ist jetzt, glaube ich, dauerhaft gratis seit ein paar Wochen. Mhm. Was hast du gerade gesagt? Liebe Oma ist gratis seit ein paar Wochen. Ah ja. Ich dachte, es ist gerade so ein Sale, weil Oma Geburtstag hat. Genau, also die Oma hatte Geburtstag und da hat er gesagt, ab jetzt ist es gratis, wenn ich richtig verstanden habe. Ja, schön. Ja, wir waren schon ein paar Mal bei der Amaze und wir hatten gerade auch schon mal den Amaze Award angesprochen. Wir wollten eigentlich nur erwähnen, die Amaze ist dann tatsächlich auch nächste Woche. Yes. Mach mal Kontext, wann fängt's an? Nächste Woche. Nächste Woche ist, es geht KB los 17. am 25. April 2018. Und dieses Jahr geht es tatsächlich auch bis zum Samstag. Genau. Und, sonst war es immer Mittwoch, so pseudomäßig bis zum Samstag, aber eigentlich war Freitag dann der letzte Tag. Ja. Und ich bin sehr, sehr überrascht, wie oft auch auf der GDC von der Amaze gesprochen wurde. Und es kommen jetzt mittlerweile auch einige aus Übersee. Also die hatten sehr, sehr guten Ruf. Mhm. Ja, ja, also auch von dem, was ich wieder erkannt habe, ist es ein echt cooles Line-Up dieses Mal. Super Hot ist wieder dabei. Amaze und Super Hot sind irgendwie super Hot. Naja, es ist ja quasi die Super Hot Retrospektive sozusagen. Also das ist ja dieses Format, das sie letztes Jahr oder vor zwei Jahren irgendwie das erste Mal hatten, was letztes Jahr Thumper war, wo sie eben verschiedene Prototypen ausstellen und also die Entwicklung des Spiels dokumentieren, von erster Prototyp bis Release. Adrian de Jong ist da, der Hidden Folk gemacht hat. Hält auch einen Vortrag über Hidden Folks. Und ich finde es cool, wie divers das Speaker-Lineup ist. Das freut mich echt. Ja. Ich habe gestern erst ein YouTube-Video geguckt mit Adrian de Jong, wo er über die Schließung von Game Oven gesprochen hat. Hm. Ist kostenlos verfügbar. GDC 2017, glaube ich, war das. Hm. Das war ja der große Schock damals. Die hatten ja Fingal gemacht und Bounden. Hm. In dem Talk spricht auch Tim Rogers, der bei Kotaku arbeitet mittlerweile und da Videocontact macht. Der Mann mit der absolut krassen Stimme. Ich kann bloß empfehlen, schaut euch die YouTube-Kritik, Kotaku-Kritik von Minute an. Mhm. Die ist außerdem auch noch sehr lustig. Und diese Stimme ist einfach grandios. Okay. Das ist, ja. Ja. Ich habe mich sehr amüsiert. Ja. Ja, wir sind, also ich und Marcel und Aga, aber die ist jetzt gerade nicht in diesem Podcast dabei, aber trotzdem, sind auf der Amaze. Tobi nicht, oder? Doch, ich bin auch auf der Amaze. Ach, du bist auch da, großartig. Ich bin auf der Amaze. So besser. In den geraden Jahren. In den geraden Jahren ist der Tobi dabei, da sind die guten Amazes, nein. Ja, vielleicht ist das Wetter auch besser als die letzten Jahre. Also zumindest temperaturtechnisch soll es wohl besser sein. Aber gerade ist es hier absurd gut hier, ja. Nee, ich sehe gerade, das Wetter wird schlecht genau in der Zeit, in der die Amaze ist. Yeah. Na, großartig. Ja. Ach ja, aber morgen soll es 27 Grad haben hier. Ja. Ja, also Fanboys zum Anfassen, wenn ihr in Berlin oder auf der Amaze seid. Bitte nicht, also nicht ohne Fragen vorher. Aber guter Punkt, weil Fanboys zum Anfassen, aber dann eben nicht zum Hören wahrscheinlich, weil wahrscheinlich nicht dazu kommt, eine neue Folge aufzunehmen während der Amaze. Mhm. Aber nun ja, dann fallen wir halt schon wieder aus. Ja. Vielleicht nehmen wir wieder ein Interview mit jemandem auf, der dann alle seine Träume und Albträume professionell erfüllt kriegt. Ja, nichts versprechen, aber er bleibt irgendwie auf diesem Kanal. Aber das kommt dann später nochmal, wenn ich die Folge beende. Vorerst haben wir, glaube ich, genug zu Amaze gesagt, oder? Yes. Und dann kommen wir tatsächlich zu den Apple News, aus denen dieser Podcast ja zumindest früher maßgeblich bestand. Namentlich, der eine oder die andere hat es vielleicht gemerkt, macOS macht jetzt so lustige Pop-ups ab und zu, wo steht, hier diese App ist nicht optimiert für macOS und nervt doch mal den Entwickler. Und drück OK. Ja, worst user experience ever. Man macht gerade ein Update und danach kommt bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing. Diese App ist eigentlich tot, böse. Ja. Ja, das war ja, also der Punkt ist, das sind 32 Bit-Apps, die diese Alerts jetzt gesteckt bekommen von macOS und das ist halt die Vorbereitung darauf, dass ja demnächst die 32-Bit-Ära endgültig endet, nämlich auf dem Mac. Und dann wahrscheinlich mit der nächsten macOS-Version, wie auf der letzten WWDC angekündigt, diese Apps nicht mehr laufen. Ja, unter anderem die Read-Only-Version von Word, die ich drauf habe. Ja, und die frisch gekaufte Version von Minute, die ich... wunderschön. Tja. Ja. Nun ja, also ich hab auch noch ein paar, die tatsächlich diesen Dialog geben und naja, also mal sehen, was da passiert. Kann schon sein, dass dann da die nächste Apokalypse dann um sich schlägt. Und, Ja, und jetzt, wo man bald wirklich auf High Sierra muss, weil für Xcode 9.3 braucht man das 8.3? 9.3? Ich glaube 9.3. Weil den braucht man wiederum für iOS 11.3. Das heißt, datet eure Phones nicht ab, auf die ihr baut, sonst müsst ihr auf High Sierra. Und High Sierra ist irgendwie immer noch nicht so super gut. Ja, also ich merke jetzt keine wesentlichen Unterschiede, ehrlich gesagt. Ja, wir haben so schäbige Dogging Stations in der Arbeit, wo der Treiber nicht geht und dann hast du zwei fette, keine Ahnung, 21 Zoll Bildschirme, die beide deinen MacBook-Bildschirm spiegeln, weil kein anderer Modus mehr geht. Da muss ich jetzt aber die klassische Frage wieder stellen, was hat High Sierra gebracht oder war das so ein Snow Leopard? Absolut nicht. Doch, das Filesystem. Ne? Also nichts, was man spürt. Dafür hat Dropbox was geändert und zwar für Business-Accounts. Und zwar kann man da jetzt auf einen Modus schalten, wo die Dateien nicht mehr auf der Festplatte sind. Genau, also im Prinzip halt der iCloud Drive-Modus, wo man die, die Dateien on demand. Ja, was man früher mit Selective Sync machen konnte, aber viel umständlicher und jetzt ist es alles viel schöner. Jetzt kann man mit dem Kontextmenü pro Ordner auswählen, ob das in der Cloud sein soll oder nicht. Und es hat dazu geführt, dass ich zum ersten Mal seit Jahren 760 Gigabyte frei habe auf meiner Platte. 760, so viel Gigabyte habe? 700 habe ich 700 gesagt. Ja. Ich meinte 267,59. Aber trotzdem, Terabyte habe ich nicht. Ja, also ich habe endlich wieder überhaupt Terabyte. Ja. Also die Dropbox synkt nicht mehr alle Rechner voll, das ist ja auch schon mal was. Ja, man konnte ja das Synken partiell ausstellen, hatte den Nachteil, dass man gar nicht gesehen hat, was ist in dem Ordner drin. Mhm. Und außerdem die UI von Dropbox ist, sagen wir, esoterisch. da muss man nämlich, sowohl auf dem Mac als auch in der Cloud. Da muss man nämlich also im Web erstmal auf das Einstellungssymbol gehen, dann auf Einstellungen nochmal. Mhm. Dann kommt ein Pop-up mit verschiedenen Reitern, wie es bei Einstellungen halt so ist. Dann muss man auf was muss man dann? Synchronisierung gehen. Dann gibt es da einen Button, da steht für Ordner für Synchronisierung auswählen und da kann man dann die Ordner auswählen, die man synchronisieren will. Sie haben 1,7 Millionen Dateien in Ihrem Konto. Also, wow. Also kein schönes User-Erlebnis. Ganz ehrlich. Ja. Nun ja. User Experience. Wo waren wir gerade? Ach ja, 32-Bit. Genau, wir hatten einen Ausflug über Dropbox, von 32-Bit über Dropbox. Hin zum nächsten Thema. Zum nächsten Thema. Und zwar, ich wollte im Prinzip gar kein großes Gewese machen, sondern nur ein iPad-Review empfehlen. Und zwar dieses iPad-Review zeichnet sich dadurch aus, dass es komplett auf einem iPad erstellt wurde. Das ist ein Video-Review. Guckt euch das an. Das ist sehr süß und gut gemacht und hat auch so ein paar gute Punkte. Es geht dann gar nicht so sehr tatsächlich um das eigentliche billige Einsteiger-iPad jetzt mit Apple Pencil Support, sondern was das dann auch bedeutet für unter anderem Education und sonstige Geschichten. Ist ein tolles Video und vor allem ist es auch gut, mal irgendwie zu sehen, dass sowas dann auch mit dem iPad tatsächlich gemacht wird und das nochmal showcased, was man da. Wer eine dieser Podcast-Apps hat, die keine Links mehr anzeigt oder keinen Inhalt mehr. Das Video ist von iMore und heißt 2018 iPad Review Drawn on an iPad, Ausrufezeichen, and Edited, Composed and Designed. 3 Punkte. Ja, wer aber allerdings eine Podcast-App hat, die keine Shownotes anzeigt und gar nichts, der findet die Shownotes auch auf fanboys.fm/325. Genau, und da gibt es auch eine Suche, die Martin immer betätigt, wenn ich irgendwelche Referenzen aus mir aus der Nase ziehe, und dann sagt er, welcher Folge ich schon mal drüber gesprochen habe. Stimmt, genau. Stimmt. So gut ist die, dass man die sogar live benutzen kann. Ja, Wahnsinn. Das ist, glaube ich, das ist eine der 2 WordPress-Instanzen, die ich tatsächlich noch administriere. Ah, sehr schön. Ja. Unter Schmerzen, aber das nur am Rande. Als letztes auf der News-Agenda haben wir, ich weiß nicht, ob das da hingehört, aber egal. Ja, wir gleiten langsam in den Konsum hinein. Okay, wir gleiten langsam in den Konsum mit einer Langzeiterfahrung zum Thema PS Now. Also Langzeit in Form von, es gab ja 7 Tage kostenlos, kann man das ja ausprobieren. Ja. Und ich habe mir natürlich sofort, was ich immer mache, eine Erinnerung gestellt für den 6. Tag. Kündigen. Mhm. Wenn ich es richtig begriffen habe, kannst du auch sofort kündigen und das trotzdem noch die 7 Tage nutzen, aber das weiß man ja immer vorher nicht. Ja. Genau, wir kommen gleich nochmal im Nachklapp zu Ico, Entschuldigung, ich habe es ja durchgespielt über PS Now. Ja, mein Problem war ja, ich habe über WLAN gespielt, weil ich irgendwie kein LAN-Kabel mehr gefunden habe, was lang genug ist von meinem Router zur PlayStation. Ein paar kurze habe ich gefunden, aber das hat dann nicht geholfen. Und da muss ich sagen, ja, die PS Now-Erfahrung ist dann manchmal doch recht interessant. Also da gibt es so ein kleines Symbol, wenn die Verbindung schlecht wird, was sagt, Verbindung schlecht. Und dann fängt das Spiel an zu stottern. Meistens erholt sich es dann wieder und stottert nicht mehr. Aber was einem dann irgendwie völlig willkürlich, obwohl du das Spiel noch bedienen kannst, passiert ist, dass die PlayStation dir dann plötzlich sagt, dieses Spiel schließt sich in 15 Sekunden. Bitte speichern. Warum? Und ich glaube, das ist schon das finale Urteil. Ich glaube, aus diesem Zustand kann es sich nicht mehr erholen. Heilige. Und sehr amüsant wird es dann, wenn du ein Spiel spielst wie Ico, aber dazu erzähle ich dann gleich mehr. Also das ist eine sehr komische Experience. Warum sie das machen ist, das kommunizieren sie sogar, was ich gut finde, die wollen Platz machen für andere Leute, die spielen. Also sie wollen sich halt nicht so viele PlayStation 3s hinstellen, dass alle, die PlayStation Now sich kaufen, gleichzeitig spielen können. Ach du Scheiße. Sondern halt, ja, die Auslastungsspitze. Also sie wollen nicht, dass du es laufen lässt und da halt nichts machst. Ah. Das Spiel quittiert sich auch selber, wenn du eine gewisse Zeit keine Eingaben mehr gemacht hast. Ach, crazy. Also prinzipiell ist das nicht schlimm, aber mit WLAN kann es schlimm sein. Und wenn man ein Spiel wie Ico spielt, besonders. Aber wie gesagt, dazu gleich. Ja. Ja, aber ansonsten, was sonst so das Urteil zu PS Now? Ich war sehr begeistert, weil ich ein Spiel spielen konnte, was ich sonst nicht hätte spielen können. Ich hätte mir fast eher gewünscht, dass ich das Spiel ganz normal mir kaufe, halt für einen Preis, der angemessen ist für ein Spiel, was so alt ist. Dieses Abo-Modell überzeugt mich nicht, weil es schon sehr teuer ist. Ich habe jetzt vergessen, wie viel, aber es sind mindestens 15 Euro pro Monat. Und das ist mir ein bisschen zu viel. Du hast eine riesen Library dann, aber es gibt halt nicht so viel, was ich dann über PlayStation Now spielen möchte. Und für Leute, die keine PlayStation haben und über den PC spielen wollen, ich weiß nicht, ob es am Mac auch geht, ist das natürlich eine gute Alternative. Ja. Wir sind dann auch schon voll im Konsum. Der Konsum wird heute präsentiert von mir, weil ich der Einzige bin, der Themen eingetragen hat. aber ich habe dafür... Ha, Themenfaulheit, Shaming. So geht's los. Nein. Ich wollte euch nicht shamen. Ich wollte nur darauf vorbereiten, dass jetzt lange Map-Monologe passieren und die tollen Stimmen von Tobi und Marcel nur zustimmt und mit Aha und so zu hören werden sein. Ich fange an mit Charles. Charles ist ein Web-Debugging-Proxy. Es ist voll spannend. Es ist ein Proxy, den man sich installiert auf sein Gerät. Namentlich gibt es ihn für Windows, macOS, Linux und ganz neu iOS. Und das ist nämlich der Punkt. Aber erstmal erkläre ich, was es ist. Man kann quasi diesen Proxy zwischenschalten zwischen seine Apps und das Internet und dann zeichnet der Proxy alle HTTP und alle HTTPS Traffic-Sachen auf. Und man kann quasi reingraben, gerade wenn man Apps entwickelt oder irgendwie was reverse-engineeren will von anderen Apps, kann man sich angucken, was machen die und wo geht der Request hin, was steht da drin und was kommt zurück und was mache ich falsch. Das ist irgendwie, das ist, wie gesagt, schon an sich ganz cool, inklusive halt, das kann halt auch so SSL-Proxying und mit eigenem Zertifikat. Und man kann dann richtig auch in HTTPS reingucken. Aber was halt besonders toll ist, dass es das jetzt auch für iOS gibt. Das heißt, ich kann auf iOS diese App installieren. Die bringt ihr eigenes Zertifikat mit und ihr eigenes VPN-Dingsi. Und also nicht VPN, aber ein Proxy-Setup halt. Und dann schalte ich das an und dann kann ich auswählen, welche iOS-Apps quasi da drin auftauchen und SSL entschlüsselt werden. Und kann mir angucken, was die so für Requests per HTTPS schicken. Das ist sehr cool. Und ich habe das Ding mal gesehen. Das ist echt angenehm zu bedienen, weil es gibt ja Wireshark schon in der Zeit. Und Das ist halt auch sehr mächtig und kann alles. Aber das ist halt so ein Linux-Style-App, die du eher bekämpfen als bedienen musst. Ja. Und du kannst bei Charles halt auch so rewriten. Also du kannst... Du kannst Regeln aufstellen, dass wenn bestimmte Pattern gematcht werden, dass er die nicht einfach durchgibt, sondern dass er die den Inhalt von den Paketen verändert, was halt schon super mächtig ist beim Debuggen auch. Ja, und ich meine, für $9 oder so ist das schon, also auf dem iOS jetzt konkret, ist das schon eine coole Sache. Und Wireshark gibt das definitiv nicht für iOS, soweit ich weiß. Aha. Auf dem Desktop ist es teurer, da ist es hat eine Vollpreis-App. Das sind, so 80 rum. Mhm. Aber wenn du solche Dinge hernimmst oder brauchen kannst, dann lohnt sich das auf alle Fälle. Definitiv. Ja, dann möchte ich empfehlen eine Fernsehserie, und zwar Last Week Tonight. Es kennen wahrscheinlich eh schon alle, aber die Kurzfassung ist, John Oliver, den man von früher aus der Daily Show kennt, hat seit geraumer Zeit, seit Jahren schon seine eigene Sendung auf HBO, wo er politisches Geschehen mit Witzchen untermalt präsentiert. Und er hat auch immer ein langes Segment, wo es dann irgendwie um Themen geht, die jetzt nicht unbedingt gerade politisches Zeitgeschehen sind, sondern einfach an sich halt interessant und irgendwie mit einem politischen Kontext versehen. Und die aktuelle Folge ist zum Beispiel über Steuerreform und Apple, die Geld repatriieren. Ich möchte auf jeden Fall Last Week Tonight empfehlen. Und man kann diese langen Segmente kann man auf YouTube auch einfach gucken, ohne dass man HBO abonniert. Und ich verlinke das mal. Ja, und man darf sich jetzt nicht das so, also weil du Witzchen gesagt hast, nicht so vorstellen wie die Heute Show. Nein, das ist. Also so, wenn die Heute Show gut wäre vielleicht. Genau, ja, also die Heute Show hat sich ja damals sehr an der Daily Show orientiert. Genau, ja. Versucht zu orientieren, muss man ja eher sagen, aber ja. Das ist das Original. Und natürlich funktioniert alles besser, wenn du es britisch vorträgst. Das ist sowieso richtig, ja. Die Mischung ist ganz gut, weil das ist so, es sind so die amerikanischen Themen, das ist ein bisschen auch der amerikanische Rhythmus, aber auf britisch und mit diesem trockenen Humor, das ist eine schöne Kombination, finde ich. Und in vielen Segmenten ist es halt auch, durchaus Informationsvermittlung, nicht nur Witz. Ja, das finde ich eben das Faszinierende, dass er halt nicht dieses Format wie halt viele andere hat, wo es wirklich nur um was passiert gerade und warum ist das lustig, sondern es ist halt irgendwie am Anfang gibt's diese Bröckchen und dann kommt halt wirklich der große Block mit, also und jetzt erzähle ich euch, wie irgendwie Loan Sharking funktioniert. Und das geht halt eine Viertelstunde lang darüber, dass du irgendwelche kurzfristigen Loans kriegst und wie das funktioniert, wie die Leute abzocken. Und das, ja, also wirklich Wissensvermittlung, die Spaß macht. Gut, und das letzte Thema ist so ein bisschen peinlich für mich, weil ich habe mir das gekauft, weil ich eine Werbung auf Instagram bekommen habe. Es war nur eine Frage der Zeit, bis einer von uns da Victim fällt. Ja. Nein, aber diese Werbung war halt dann tatsächlich hat das Ziel getroffen. Was es nämlich ist, es ist Nello. Und hinter diesem Namen verbirgt sich eine kleine schwarze Box, die halt irgendwie, nicht viel größer als ein 2-Euro-Stück ist. Vielleicht 2 2-Euro-Stücke, keine Ahnung. Die du neben deine Türklingel installierst und mit einer App, die dich durch den Installationsprozess begleitet, an deine Türklingel anschließt. Die deine Türklingel smart macht, was im Wesentlichen bedeutet, dass du eine Push-Notification bekommst, wenn jemand klingelt, dass dieses Gerät den Buzzer-Knopf drücken kann und dass du halt auch einstellen kannst, wenn jemand um 10 Uhr morgens, von 10 Uhr morgens bis 11 Uhr morgens klingelt, dann drücke automatisch den Buzzer-Knopf. Hat das auch eine Snooze-Funktion? Hat das auch eine Snooze-Funktion? Nein, Snooze-Funktion hat es keine. Wo dann unten kommt, bitte warten, bitte. Ja, also es macht im Wesentlichen halt so diese smarte Türklingel-Geschichte, die ich auch schon via Raspberry Pi selbst gebaut habe. Was ich halt an dem Ding jetzt cool fand, ist A, da hängt halt eine Infrastruktur mit Push-Notification hinten dran und B, sie brauchen keine Stromversorgung, weil sie dann einen guten Kondensator reingebaut haben, der über den Kriechstrom von der Leitung sich auflädt und du musst nicht extra noch irgendwo USB-Strom herholen. Und das war dann für mich das Argument zu sagen, okay, dann gebe ich halt diese 100 Euro aus und dann sieht das halt auch hübsch aus und macht nicht irgendwo noch ein Kabel durch die Gegend. Und dann habe ich meine smarte Türklingel, die ich schon ewig will. Cool. Auf der einen Seite finde ich das ja total faszinierend, wenn du eine Notification kriegst, wenn es klingelt. Auf der anderen Seite ist es nicht ganz fürchterlich, wenn du weißt, es hat geklingelt, ich war aber nicht zu Hause und ich weiß nicht, wer es war. Und mein Nello hat den reingelassen. Nee, also das siehst du ja alles, ob er den reingelassen hat oder nicht. Und ja, also das ist halt irgendwie, also es ist eine Abwägung. Also es ist schon halt irgendwie nicht das, also es, ich weiß lieber, wenn jemand klingelt, als dass ich es nicht weiß. Also ja. Ja, das ist so dieses klassische, jemand hat auf dem Anrufbeantworter gesprochen, nicht gesprochen, ja, aber ja. Angerufen. Ja. Ja. Wie? Ja, du weißt, das war ja früher, als es noch keine Nummern über Durchleitung, Anleitung, Umleitung, keine Ahnung. Das Telefon hat geklingelt, du bist nicht rechtzeitig hingekommen. Ja, so vielleicht noch. Und weißt nicht, wer angerufen hat. Ganz schlimmes. Stimmt, Gefühl. Das waren schlimme. Die dunklen Zeiten der Technologie. Gefühle, die wir seit langem nicht mehr hatten und die unbedingt in einem Spiel verwurstet werden müssen. So ist es. Ja. Ja. Nee, aber Nello kann ich soweit empfehlen. Sogar an dieser eher altertümlichen Klingel, die wir hier haben, war das einfach installierbar. Man kann auf der Webseite auch sogar gucken, ob die eigene Türklingel mit dem Ding funktioniert. Und es ist eigentlich, also man muss nicht löten, die App geht irgendwie, lutzt einen da gut durch und das sieht auch nicht scheiße aus, wenn man das Ding neben da seine Klingelanlage installiert. Also volle Punkte von mir. Klüngelanlage. Oh. Gut, kommen wir zum Nachklapp. Wir hatten gerade schon Minute angesprochen. Und da hat Marcel wahrscheinlich noch mehr zu erzählen. Ja, aber du hast jetzt gerade angedeutet, dass du es dir geholt hast. Hast du es denn auch gespielt oder angespielt? Ich habe es mir geholt und ich bin 2 oder 3 Mal gestorben. Zu mehr bin ich noch nicht gekommen. 2 oder 3 Minuten gespielt. Ja, ein bisschen ging's genau. Mir ja kurz noch einen Punkt dazu. Ich habe es mir nämlich per itch.io gekauft. Und dann habe ich versucht, mir das ZIP-File runterzuladen, das man da präsentiert bekommt. Und das hat nicht funktioniert. Das was? Er hat Zipfel gesagt. Ja, ja. Entschuldigung. Bitte erklären, was hast du gemacht? Naja, also du kriegst ja, wenn du das kaufst, dann kriegst du so eine Seite mit, hey, hier sind die Files, die du runterladen kannst. Und da gibt es halt ein ZIP-File. Ach, ZIP-File. Für macOS. Okay. Robert hat mich, tut mir leid. Robert hat sich nicht tut mir leid, Marius. Damit wissen wir jetzt auch, wie diese Folge heißt. Nein. ja, du lädst dieses like ZIP-File ja, runter ja. Und entzippst das und versuchst die App zu starten und dann sagt macOS hier, diese App ist defekt und löscht die mal wieder. Das ist interessant, ach Gott, weil ja. Aga hat in letzter Zeit auch Probleme mit ZIP-Files. Ja, aber musst du das App, meckert der schon beim ZIP-File oder meckert der erst nach Entzippung? Nach Entzippung. Ja, das ist mir mit Maldita Castilla mal passiert. Naja, also das ist irgendwie, das fällt glaube ich so grob irgendwo unter irgendwelche System Integration Protection Geschichten. Was du nämlich machen kannst und was du machen solltest, wenn du dieses Problem hast, ist die Itch.io, den Itch.io Store App runterladen und dann über die runterladen und installieren und dann geht's. Ah, was bei sowas auch gehen kann, ist dann in das Bundle reingucken und sich zu dem Binary durchfragen und dann die das von der Befehlszeile aus ausführen. Ja, ja. Ja. Ja, aber Marcel, was möchtest du uns noch zu diesem Spiel weiter? Also erstens wollte ich nochmal betonen, gibt's auch für Xbox One und PlayStation 4. Mhm. Also nicht bloß per se. macOS, Linux, ja. Switch gibt es noch nicht, ist auch glaube ich noch nicht angekündigt. Es gibt einen Podcast über Minute mit Jan Willem. Wie lange ist der? Das, keine Ahnung. Auf Forbes gepostet. Devolver Digital, die ja die das Spiel gepublished haben, haben dazu auch getweetet. Ich habe jetzt vergessen, einen Link in die Shownotes zu tun. Genau. Und das war ja letztes Mal so die Verwirrung mit, wer ist es ein Flambeer-Spiel? Nein, ist es nicht. Sondern ein Projekt völlig außerhalb. Wie gesagt, Jan Willem von Flambeer ist dabei. Ansonsten Kitty Callis, weiß ich nicht genau, die auch an Horizon Zero Dawn gearbeitet hat, interessanterweise. Dann Yukio Kallio, der auch die Musik für Luftgrousers gemacht hat. Manchen, für Nucleus One, oder? Das weiß ich nicht genau. Hammer an manchen Musik. Instrumenten merkt man's. Und Dominik Johann, der Grafik macht. Viel. Der Podcast dauert übrigens 1 Stunde und 6 Minuten, Tobi. Also nicht eine Minute, sondern... Sehr schön. Ich wollte noch drüber sprechen, weil Dom hat unsere Sendung gehört und sich das Spiel geholt. Und mir dann gesteckt, dass es sich schon lohnt, das weiterzuspielen, was ich dann auch gemacht habe. Hatte auch eine gute Zugfahrt letzte Woche. Und ich bin hellauf begeistert. Nun bin ich jetzt kein Mensch, der Zelda gespielt hat in seiner Vergangenheit. Wahrscheinlich war das dieses Gefühl, das man so bei den ganz frühen Zeldas hatte. Dieses Spiel ist vollgestopft mit Sachen, die man entdecken kann. Und du kannst dich ja in einer Minute nur ganz wenig bewegen. Du kommst da vielleicht 3-4 Screens weit oder 5. Deswegen ist dein Radius nicht sehr groß, aber in jedem Screen gibt's was zu tun. Und zwar so Querdenker-Dinge, die man tun kann. Also nicht nur das typische Schlüssel in Schloss Sachen, sondern vielleicht... Ja, jetzt muss ich ein Beispiel finden, was nicht spoilert. Es lohnt sich jedenfalls, die Dinge, die du so aufsammelst innerhalb deiner Leben, dann auch mal an Dingen und Leuten auszuprobieren. Und das Schöne am Spiel fand ich tatsächlich, dass das meistens Sinn ergibt, wenn du ein bisschen quer denkst, dass man eben auf diese Überraschungen durchaus stößt. Und der Trick dran ist halt, dass das Spiel so klein ist. Dass du eben einen so begrenzten Raum hast, dass du ganz viel ausprobieren kannst. Und bei vielen anderen Spielen, wo so die so Easter Eggig sind, ist es halt ganz leicht, an diesen Easter Eggs vorbeizulaufen. Und da ist es so, da passiert halt dauernd was Neues und es passiert wirklich überall was Neues. Denkst am Anfang, okay, es geht dagegen darum, gegen Krabben zu kämpfen mit deinem Schwert und dann wirst du jetzt 3 Stunden lang Krabben bekämpfen. Aber so ist es eben nicht, sondern es passieren dauernd neue Sachen. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön und das Teil ist wirklich vollgestopft damit. Es ist recht kurz, wenn man es durchgespielt hat, dann kann man das sehr schnell reproduzieren und nochmal durchspielen. Also der Spaß dran ist tatsächlich das Entdecken. Und da würde ich meines Erachtens mit einem sogar eingedampften Hop vergleichen, was für mich auch so gefühlt war mit dem Entdecken. Aber alles halt viel kleiner. Ich find's super toll und dann denke ich mir immer, also ein Spiel wie Minute war ja technisch durchaus möglich. Von Anfang an eigentlich, seit es Computer gibt. Weil technisch macht es ja nichts. Es hat Schwarz und Weiß als Farben und auch die Anzahl der Räume, die kriegst du auf einer Diskette. Also zumindest C64 müsste reichen dafür. Ja, also ich denke, aus einer technischen Perspektive hast du durchaus recht. Ich denke, du musst halt, und das, also ich möchte jetzt nicht kulturhistorisch sagen, aber zumindest einordnen, wie Retro-Spiele, also wie Spiele, die wir heute als Retro-Spiele sehen, produziert wurden. Und die wurden halt von Teams produziert, die jetzt genauso groß sind wie das von Minute, nur dass sie auch noch die ganze Engine schreiben mussten. Erstens das und zweitens, die Erfahrung war halt noch nicht da. Ja. Also man merkt, also gerade an dem Spiel wie Minute merkt man, wie weit wir gekommen sind, was Spiele angeht. Mhm. Und ja, ich finde es super, konzentriertes Spiel und es zeigt, dass das ganze Brimborium zwar schön ist und Spaß macht bei Spielen, aber nicht den Kern von Spielen ausmacht, sondern so mit sehr einfachen Mitteln was wirklich Unterhaltsames, Spannendes macht. Ich meine, die Charaktere in Minute, jeder Charakter spricht einen Satz, aber die sind wirken ziemlich lebendig und ziemlich interessant. Hm. Ja, also lohnt sich wirklich, totaler Zufallsfund für mich. Wie gesagt, ich habe einen Code zugespielt bekommen und habe es wirklich nicht bereut. Letzte Woche oder vorletzte Woche, als ich drüber gesprochen habe, war es mir noch nicht klar, in welche Richtung das geht, aber ich war jetzt sehr begeistert. Mhm. Und allgemein muss ich sagen, das ist wirklich ein Jahr für mich. Ich habe jetzt schon echt ein paar sehr unterschiedliche Spiele gespielt, die ich richtig super fand. Ein gutes Jahr in Spielen. Wo wir, also super Überleitung zum nächsten Thema. Ja. Es ist so ein tolles Spielejahr, dass ich jetzt auch Ico gespielt habe und durchgespielt habe. Und ich wollte natürlich dir die Chance geben, Tobi, der du mich damals daran versucht hast, das noch deinen Senf dazu zu geben. Also ich habe es tatsächlich dann durchgespielt. Warum habe ich so geflucht über die PlayStation Now? Ja, in Ico hast du halt Speicherpunkte, das sind so Bänke, da kannst du dich hinsetzen und dann wird das Spiel gespeichert. Hm. Und du musst oft speichern, weil du sonst super viele Wege backtracken musst. Aber es gibt halt nicht sehr viele Bänke und im letzten Drittel des Spiels macht das Spiel so, oder im letzten Viertel macht das einen Trick, dass du halt gar keine Bänke mehr hast. Das heißt, ich saß da an der PlayStation und wusste, okay, jetzt ist gerade spätabends, die Internetverbindung ist wahrscheinlich da ein bisschen besser. Aber wenn ich das jetzt hier nicht durchspiele, in diesem Augenblick, dann muss ich den gesamten Teils nochmal spielen. Weil es gibt Zurücksetzpunkte, die nicht ganz so hart sind, an gewissen Stellen. Mhm. Aber die werden nicht gespeichert. Das heißt, wenn die App flöten geht, dann bist du halt da raus. Und dann alles nochmal zu machen, ist gerade so bei einem Fumito Ueda-Spiel oft schwierig, problematisch. Ja, man fragt sich ein bisschen, warum sie irgendwie nicht da investiert haben in Technologie, die einfach einen Memory-Dump von diesen PlayStations macht und dich dann an beliebiger Stelle speichern lässt, gerade wenn du rausgeworfen wirst zumindest. Ja, vor allem, weil sie ja auch die ganzen Spielstände ja schon speichern. Na gut, das sind wesentlich weniger Daten, aber es ist schon schade. Und ja, ich meine, also das könnte man ja echt nur beschränken auf Leute, die gekickt werden, deren Memory wird halt gedumpt und wieder eingespielt, wenn sie dann das nächste Mal sich verbinden. Ja. Oder wenigstens eine halbe Stunde gespeichert, weißt du? Das reicht ja. Bloß, um solche Sachen zu überbrücken, du bist gekickt worden, weil deine Internetverbindung gerade mal ausgefallen ist. Ja. Ich weiß es nicht genau. was ich wirklich fantastisch an ICO fand, was es immer noch total raushebt in heutiger Zeit, ist tatsächlich dieser Ort. Ich weiß nicht, ob ich vor zwei Wochen schon drüber gesprochen habe. Aber dass du halt, es ist eins der Spiele oder eins der ganz wenigen Spiele, mir fällt jetzt gar kein anderes ein, wo du, ich will jetzt nicht plausibel sagen, aber ich sag's jetzt mal, also einen plausiblen Ort hast. Es gibt dieses Schloss und vielleicht ist er nicht super plausibel, aber die Rätsel wohnen da drin und du kannst ihn von innen angucken und von außen und er ist sozusagen nicht gecheatet. Mhm. Ja. Sondern wenn du oben auf einem Turm stehst, dann siehst du unten da den Weg, wo du lang gegangen bist, weil der ist da an der Stelle. Ja. Du kommst immer wieder an Stellen zurück, wo du durch ein Fenster guckst und siehst, ah, da war ich schon mal oder da muss ich hin. Also ein Sense of Place hat man da. Mhm. Ich weiß, dass The Last Guardian zumindest gefühlt so funktioniert, aber da hat man viel weniger das Gefühl, weil der Ort so groß ist. Ein Spiel, wo ich das auch sehr stark hatte, und das ist immer eine gute Erfahrung, wenn das klappt, ist das originale Dark Souls. Mhm. Das hat auch sehr, sehr, sehr gut Räume abgebildet und hat auch diesen Moment von, du guckst jetzt hier von dem Turm runter und kannst halt wirklich sehen von ganz am Anfang bist du hierhin gelaufen und dahin und dahin, und es ist die Landschaft ist quasi dein Weg durch die Landschaft ist nachvollziehbar. Ich glaube, der Grund, warum ich es bei ICO so stark erlebt habe, ist halt, dass dieses Schloss ja jetzt auch nicht so wahnsinnig riesig ist. Also jetzt bei open-worldigeren Spielen ist es zwar auch so, dass alles zusammenhängt, aber da brauche ich immer wesentlich länger, um diesen Ort zu lernen. Ja, und also open-worldige Spiele haben auch heutzutage auch das Problem, dass irgendwann dann Fast Travel dazu kommt, weil sonst ist es halt nicht managebar in der Größe, in der man heute Open World spielt. Und dann verlierst du sowieso irgendwie jedes Gefühl für zusammenhängende Ort. Und also natürlich kann man jetzt auch Gun Home sagen, wenn man sich den Vortrag von den Machern anguckt, ist es ganz lustig, die haben an einigen Stellen gecheatet. Aber gut, ja, da ist es vielleicht auch sowas. Ich muss sagen, ich war eigentlich verblüfft, wie verblüfft ich drüber war. Weil man ist so gewöhnt, ich mache ein Puzzle und noch ein Puzzle und noch ein Puzzle und noch ein Puzzle. Also so dieses typische Uncharted oder Tomb Raider Gefühl und komme immer wieder an neue Orte und eigentlich ist wurscht, wo ich gerade bin und wie die zusammenhängen. Mhm. Und so. Mhm. Es geht nur um den Weg, dass der halt irgendwie von A nach B nach C nach D nach E geht. Und dann bei ICO war es dann halt so in der Hälfte des Spiels, ich kam an einen Ort und habe gesehen, okay, da hinten war ich schon mal. Und das rechtfertigt dann auch dieses ganze Backtracking, was da passiert. Also ich fand es ein ganz tolles Gefühl, was man selten hat. Na gut, jetzt könnte man sogar sagen Minute, das ist ein Spielwort, wo du es dann am Ende des Spiels auch sehr gut gelernt hast, wo ist was und wie hängt was zusammen und überraschende Verbindungen. Und sowas mag ich halt gerne. Man geht nach Nordosten und explort nach Süden und dann ist man irgendwann ganz im Süden und macht so einen Bogen und kommt dann trotzdem wieder da an, wo man ankommen müsste. Das ist eine Sache, die ganz selten gefühlt passiert in Spielen. Gerade weil oft auch die Räume größer sind in Spielen als, also ich rede jetzt von Nicht-Open-World-Spielen, die Räume größer sind als der Teil des Raums, den du benutzt. Du hast meistens so einen Schlauch durch so ein Level, das sieht eigentlich viel größer aus und deswegen hast du so wenig Verbindungen überall hin. Naja, also das fand ich ganz spannend und ich fand es erstaunlich befriedigend, das Spiel, auch was die Puzzles angeht. Und das finde ich ganz seltsam, weil das ist so alt. Mhm. Die Puzzles sind jetzt nichts irgendwie überraschend Neues oder so. Aber irgendwie hat es alles gestimmt. Ganz seltsam. Mhm. Es hat natürlich die typischen Team ICO Macken. Ich finde, Was ich daran cool fand, einerseits die Atmosphäre, die gesamte, und der Protagonist hat auch so einen, also die Atmosphäre ist zwar gut, aber jetzt nicht wirklich einzigartig, aber ich fand, als ich das Spiel gespielt habe zum ersten Mal vor 200 Jahren. Da fand ich zwei Sachen, haben das irgendwie einzigartig gemacht. Und zwar zum einen diese Mechanik, wo du deine Schwester zu dir rufen kannst, die du dann durch diese Burg retten musst. In meinem Kopf war sie da meine Schwester, keine Ahnung. Und das zweite ist irgendwie das Gefühl von dem Protagonisten, weil der war weder ein Riesenheld, der sich durch alles problemlos durchboxt, muskelbepackt und unbesiegbar, noch war das so ein Anti-Held wie Guybrush, sondern das war so ein strappy Lad, so ein kämpft gegen wahnsinnige Odds, aber kämpft trotzdem. Und dieses Gefühl, das hat mir irgendwie bisher noch kein anderes Spiel vermittelt, was ich sehr cool fand. Also The Last Guardian ist da sehr ähnlich vom Aufbau. Da ist es noch mehr durch die Animationen und so auch, dass du merkst, das ist halt ein Kind. Ja. Natürlich kann ich mir jetzt die Frage, die ich gestellt habe, sofort selber erklären, was das Spiel so besonders macht, ist tatsächlich diese Zusammenarbeit mit der zweiten Figur. Weil du ganz anders Puzzles löst. Mhm. Du kannst dich ja auch ganz selten weit von ihr entfernen. Du musst sie ganz oft mitnehmen an bestimmte Stellen. Mhm. Das war auch für die damalige Zeit, war das der Hammer. Da war so, ich habe es gesehen und auch die Animationen waren für die damalige Zeit Hammer. Und es war so mind blown, wie der die Hand ausstreckt und sie eine fette Treppenstufe hochzieht. Ja, und da hast du auch die ganze Zeit im Spiel so ein Gefühl von Gefahr. Aber nicht du bist in Gefahr, sondern sie ist in Gefahr. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil normalerweise habe ich im halt die Angst, wenn ich jetzt da lang gehe, dann ist da eine Falle und die schnappt dann zu und dann bin ich tot. Aber es ist halt in der Hinsicht anders. Das hat's, glaube ich, sehr besonders gemacht. Diese Dynamik, weil sie so anders ist als in anderen Spielen. Mhm. Und sie ist auch anders als in The Last Guardian, weil Tyrico reagiert halt eher auf verbale Reize. Also du sprichst mit dem, du versuchst ihn zu verstehen und der macht halt, was er will. Mono, so heißt ja die Prinzessin in cool. Shadow oder ich weiß es nicht. Jorda heißt die Prinzessin, nicht die Prinzessin. Doch, die Tochter der Prinzessin. Nein, die Prinzessin. Also Jorda heißt die Frau in Ico. Die Tochter der Prinzessin auch die Prinzessin. Ja, stimmt. Nein, na, egal. Nicht jede Königin war Prinzessin. Stimmt. Ja. Also Jorda ist berechenbarer. Und da kriegt dann Ico eine sehr mechanische Komponente. Ich weiß nicht, ob man das Dark Souls sich nennen kann. Nämlich diese, wann speichere ich, wann nehme ich den Weg auf, mich da wieder zurückzulatschen, bloß um jetzt zu speichern. Mhm. Wo schleppe ich sie mit und wie? Also, ja. Ja, ich finde, man sollte Dinge grundsätzlich nicht Dark Souls sich nennen, weil das einfach zu oft passiert. Vor allem nicht viele, die vor Dark Souls gemacht wurden. Aber irgendwie ist es lustig. Bloodborne natürlich, wollte ich sagen. Blutig und bornig. Ja, so eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Und jetzt verstehe ich auch die ganze Geschichte mit Rime. Rime ist ja ein Spiel, was letztes Jahr erschienen ist. Mhm. Und da sieht man ja an allem, wie sie sich an Ico orientieren. Ja. Und für mein Gefühl, ich merke auch, dass da diese zweite Person fehlt. Also diese Metaebene in der Spielmechanik. Das ging mir bei Rime. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, Rime war nett und interessant und auch die Puzzles waren auch ganz spannend. Irgendwas hat mir aber gefehlt. Und ich glaube, das war das. Das kann gut sein. Ja, wir beenden diese Sendung dementsprechend mit einem abschließenden Review zu einem Spiel, das wie alt ist? 2003 ist es erschienen. Ich bin mal Recherche. Es ist nicht so alt, wie ich dachte, aber es ist trotzdem sehr alt. In Deutschland. Ich glaube in Japan 2002. Jetzt schaue ich nochmal. Ja, ja. Okay, man kann nach Ico nicht mehr googeln, weil das was mit Bitcoins zu tun hat jetzt. Nein. Bitcoin. Nein. Initial Coin Offering. Da habe ich einen Boax mitbekommen. 2001 und 2002 in Deutschland. Mhm. Da hat einer irgendwie eine Adresse von einem, keine Ahnung, Dogecoin-Wallet irgendwo hingeschrieben. Das war aber gelockt und man musste 5 Ethereum reinzahlen, um es zu unlocken. Und es war so aufgesetzt, dass es alles Ethereum, was du reintust, sofort an ein anderes Konto überweist. Und die Leute haben dann... I don't fucking get it, aber es ist... Naja, es ist halt im Prinzip diese E-Mails von, sie haben irgendwie 2 Millionen geerbt, aber sie müssen mir erst 10.000 Euro zahlen, damit ich die Bank und so. 2 lustige Tipps noch zu ICO. Das Remaster für die PlayStation 3 ist mittlerweile 7 Jahre alt. Das ist das, was ich gespielt habe. Und das zweite ist, es gibt ein Puzzle in ICO, was eigentlich wirklich bescheuert ist. Das ICO, das Footloose der Spiele. Weil es geht um Timing und du checkst es nicht und du kriegst kein Feedback, wenn du es falsch machst, dass das halt nur um Timing geht. Und ich habe in einem Podcast gehört, das haben sie für die amerikanische Version damals gestrichen. Aha. So bescheuert fanden sie es. Aber in der Version ist es drin und ich habe es nicht hingekriegt, obwohl ich sogar vorher darauf hingewiesen wurde, dass es dieses Puzzle gibt. Und ich mehr oder weniger wusste, was ich tun muss, da habe ich das Timing nicht hingekriegt. Na gut. Na gut. Ja, wie gesagt, nächste Woche gibt es vielleicht, oder besser gesagt, wahrscheinlich keinen Podcast. Bleibt uns gewogen, schaltet dann in 2 Wochen wieder ein, wenn das heißt Fanboys. Aber bis dahin verabschieden wir uns mit Servus und Baba. Tschüss.